Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Es ist Montag, der 15. Mai 2023. Es ist kurz vor 21 Uhr am Abend. Ich befinde mich hier am Passage Compagne, am Triumphbogen, wo normalerweise eigentlich nur die Argentinier und dann auch ein paar Italiener ihre entsprechenden Meisterschaften feiern. Vom Fußball ist die Rede. Heute hatte der FC Barça bzw. die Geschäftsführung des Vereins die glorreiche Idee, das Ganze hier runterzuschleusen. Das heißt, den Triumphmarsch der Gladiatoren, der geht jetzt hier zum Triumphbogen runter. Der Bus mit den Spielern und Spielerinnen auch. Ein Meer aus Blaugrana-Fahnen, aus blau-roten Fähnchen. Ziemlich viele Leute, die sind natürlich aus allen Gegenden angereist. Sehr viele Kinder, Jugendliche, Halbwüchsige, Mütter mit ihren Söhnen, Väter mit ihren Kindern. Und es herrscht eigentlich eine sehr schöne Stimmung hier vor. Sehr viele Eltern mit Kindern auf den Schultern. Der Polizeikordon setzt sich jetzt in Bewegung. Eine wirklich beeindruckende Polizeistreitmacht fährt hier vor. Wir sind hier live dabei, Niemandsland. Hier sitzt ein junger Mann auf dem Häuschen der Blindengesellschaft, wo die Blinden ihre Lose verkaufen, der Unzel, und schlägt mit der Hand, mit der flachen Hand aufs Dach, hat zwei Barca-Fähnchen in der Hand. Einer sitzt auf der Ampel, ein anderer, alles junge Leute, sehr viel Volk unterwegs, junge Mädels, junge Männer, ältere Herrschaften kaum, doch da leuchten ein paar graue Köpfe aus der Menge. Da ist man schon beruhigt als Rentner. Jo, Niemandsland. Auch ältere Damen hier mit schönen Barca-Farben im Gesicht. Die haben sich geschminkt mit Barca-Farben, die Gesichter. Heute war natürlich eine riesen Debatte und eine Diskussion wegen den Espanyol-Fans, die den Platz gestürmt haben nach dem Spiel. Jetzt kommen berittene historische Soldaten. Die Pferde haben Scheuklappen auf, die kommen hier vorbeigeritten. Die historischen Stadtsoldaten mit ihren Federhelmen und den Lanzen mit der Fahne ziehen vorbei. Und hier ist kein Halten mehr. Auf dem Wagen sind die ersten Spieler zu sehen. Die Leute singen Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole. Und sie sind da, die Championes, die Meister, die Sieger. Und jetzt wird gesungen. Alle, alle, alle ist neu. Jetzt kommt nämlich der Wagen mit den Spielern. Eine Frau neben mir meint, bin ich neidisch. Die wäre jetzt gerne auf dem Wagen, aber... Ja, man sieht jetzt die Gesichter der Spieler auf dem Wagen. Man sieht die jungen Leute. Man sieht die einzelnen Barca-Spieler, die schauen auf das Volk hinab, freuen sich. Das sind Leuchtraketen. Leuchtraketen werden angemacht in der Menge. Die Kamerakräne rauschen an uns vorbei. Unser Trainer Xavi, der freut sich. Sie schwingen die Fäuste. Sie animieren uns. Jetzt sehen wir Ter Stegen hier ganz vorne in der ersten Reihe. Er ist ja der Superkeeper. Er hat nur in der ganzen Saison, glaube ich, mal gerade 15 Tore reinbekommen. Die Spieler ziehen also vorbei. Und jetzt kommt noch was Tolles. Im zweiten Wagen sind die Frauen von Barca. Die Frauenmannschaft des FC Barça. Die Mädels, die sind nämlich auch Meisterin geworden. Das heißt, hier ist echt einiges los. Zweimal Meister, Männer und Frauen. Ich glaube, das hat es so noch nicht gegeben die letzten Jahre. Es ist ein Novum, ein Doublette, ein Doppelpack. Und die Leute freuen sich. Und es ist wirklich, ja, doch ergreifend, wenn man hier so in der Menge steht.

Und damit sind wir beim Thema Theater- bzw. Konzertkritik hier im Niemandsland. Nachdem ich dem Bruce Springsteen-Konzert aus ästhetisch-politischen Gründen hatte abschwören müssen, kam das Konzert von La Fuga dels Baus im Tivoli gerade recht, um mich irgendwie zu entschädigen. Ich hatte das versucht, in der letzten Sendung ein bisschen zu erklären, was für nette Leute Black Life Präsident Obama und seine charmante Frau Michelle auch sein mögen. Er ist ein Ex-Präsident eines Kriegsmaschinenimperiums. Da meide ich einen Konzertbesuch, wo er anwesend ist. Jedenfalls, die Fuga dels Baus im Tivoli, hier in der Stadt, zwischen Paseo de Gracia und Roger de Llúria in der Calle Caspe, ein wahnsinniges Spektakel. Ich will davon berichten und es erzählen. Die Aufnahme, die wir hier im Hintergrund hören, ist vom Orchester, vom Philadelphia Orchester, unter Leitung von Eugene Ormandy. Wir haben diese kraftvolle Musik im Musical, so wird das genannt, das Genre der Fuga dels Baus gehört. Das Genre nennt sich offiziell Musical. Die Musik ist, wie gesagt, die berühmte Carmina Burana von Karl Orff. Die Fuga dels Baus war mit dem Werk bereits auf Auslandstournee. Im ganzen letzten Jahr, soweit ich weiß, über 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Aufführung in vielen deutschen und anderen Städten auf der Welt gesehen. Und jetzt hier sozusagen ein Heimspiel für die Truppe aus Moya. Seit 1979 gibt es sie schon und jetzt fungieren sie als Firma für große künstlerische Veranstaltungen Fuga dels Baus. Mit Aktionstheater hat es vor 44 Jahren begonnen. Carmina Burana von Karl Orff wird von der Fuga, katalanisch das Frettchen von dels Baus, als bombastisches Spektakel dargeboten. Chor, Solisten und Orchester zaubern einem die gewaltige Musik des Orffschen Werkes wirklich, muss ich sagen, verführerisch in die Ohren. Es ist also ein Genuss. Viele Szenen sind derart spektakulär, dass man oft nicht weiß, wo man im Moment hinschauen soll, denn es passieren verschiedene Sachen, sowohl auf der Bühne als auch an der Decke über der Bühne und auch im Zuschauerraum. Sänger und Chor tauchen hin und wieder sogar in den Gängen, wie gesagt, des Zuschauerraums auf. Einzelne Solisten suchen manchmal sogar den Kontakt zu einem oder anderen. Zu dem einen oder anderen. Auf der Bühne nun wird viel Licht, viel Projektionstheater und eine flotte mittelalterliche Atmosphäre hingezaubert. Das Stück von Karl Orff besteht ja bekanntlich aus mittelalterlichen Szenen bzw. Trinkliedern, Saufliedern, sakralen Liedern auch und profanen Gesängen, die dem Frühling, den Tavernen und der Liebe gewidmet sind. Es handelt sich um Texte aus dem 13. Jahrhundert, die erst 1803 im bayerischen Benedikt Beuern, daher der Name Burana, Latein für Beuern, entdeckt worden waren. Orff hat die Musik dazu komponiert. Ich glaube 1936, ja. Die Texte sind in Mittelhochdeutsch, mittelalterlichem Latein und Altfranzösisch verfasst. Es sind insgesamt 200 Gedichte sakralen und profanen Inhalts. Sogar gepfefferte Obszönitäten aus den Badehäusern des Mittelalters werden gesungen. Wie gesagt, 1936 hatte Orff die Texte vertont. Carmina Burana heißt also Lieder aus Beuern. Sehr reizvoll muss das für die Fuga dels Baus gewesen sein, das Werk in ein Bühnenspektakel verwandeln zu können. Und sie machen das, wie gesagt, großartig. Eine Stunde, 20 Minuten dauert das Musical-Konzertspektakel. 4 Minuten lang braust danach der Applaus durch den Saal des Tivoli. Es gibt sogar eine kurze Reprise. Noch zu erwähnen und zu loben natürlich sind die technischen und akrobatischen Elemente der Fuhrer Bühnenshow. Da gibt es wie immer einen Hebekran, sehr viele Seile, eine gigantische Leinwand, auf der irgendwann ein riesiger Mond in die Weiten des Weltalls davonkreist, eben die Fuder. Ein mit Wasser gefülltes Glasbecken, in dem eine hexenartige Wassernixe tanzt, einfach irre. Man kann das Stück Carmina Burana von Karl Orff, dargeboten von der Fuhrer Lels Baus, noch bis zum 21. Mai hier im Tivoli-Theater in der Carrer de Casp, Calle Caspe, bewundern. 1643 Sitzplätze gibt es da. Wirklich Leute hingehen, anschauen, genießen. Karl Orffs Carmina Burana. Die Inszenierung ist von Herrn Carlos Padrissa. Der Gesang, ich möchte die Künstlerinnen zumindest mit ihren Namen erwähnen, die Stimmen sind großartig. Amparo Navarro, Angel Martinez, Evila Gardenia, Lorenzo Moncloa, Lucia Espinosa, kraftvolle, sehr schöne Stimmen. Hören wir uns nun ein Lied aus dem ersten Teil, Primovere, Frühling, ganz an. Der zweite Teil heißt Uff dem Anger. Und das Lied heißt Floret Silva. Ich weiß nicht, ob mein Latein noch gut ist. Silva heißt wild und Floret heißt blühen oder Blume. Also wilde Blume oder es blüht wild. Karl Orff, Carmina Burana. Schillings die Stadt und alles unaufhaltsam rollt. Skrupellose Bauernfänger weltweit an der Macht. Schwarmdemente Spieße haben so brav dahin gebracht. Angst, die verblendet, verblödet und manipuliert. Nützlich Idiot, ignorant und ohne Plan. Demagogisch verführt zu Hass und Rassenwahn. Panik, sie kämen zu kurz. Fühlen sich ständig bedroht. Mitleidlos irgendwie verhoben. Wird hier in der Jet bekannt für seltsame Ruhe vom Sturm. Da war doch jetzt schon eins. Ruhe vom Sturm. Rechte Pharisäer, scheinheilig und feist. Brenn die Barbarei, radikal geschmacksbefreit. Schweinebauchverkäufer, miese Package Deals, Inflation der Bilder, gute Miene, böses Spiel. Flehe, flehe, und die Wahrheit rumpelt hinterher. Die schlimmste Lehe sind die, wo man selber dran glüht. Ich komme für wie ne Kreisel, der rotiert bis er fällt. Zeitgeist zum Monster mutiert. Erntet jetzt, was ihr seht. Fake News, ihr zielt in ihr Sets. Algorithmen, Twitter, Alternative Facts. Spürst du die Ruhe vom Sturm? Könnt ihr in den Jet bekannt für seltsame Ruhe vom Sturm? Aber war doch jetzt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 257. Pueblo de España en pie. Mujeres, defender la vida de vuestros hijos. Defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las perlas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Gedichte aus dem Bürgerkrieg. Bei der Beurteilung der mit dem Spanischen Bürgerkrieg verbundenen Dichtung müssen die historischen Umstände ihrer Entstehungszeit berücksichtigt werden. Insbesondere muss beachtet werden, dass die zwei Gruppen, die einander militärisch gegenüberstanden, sich auch eine ideologische Schlacht lieferten, dass der Bürgerkrieg Ausdruck des erbarmungslosen, blutigen Aufeinanderprallens unterschiedlicher politischer, sozialer, ökonomischer und religiöser Konzepte war. Sicherlich vereinte jede Seite sehr unterschiedliche Glaubensrichtungen in ihren Reihen, doch drängt sich im Grunde die Aufteilung in zwei Hauptgruppierungen auf, wobei die eine den Privilegien der Vergangenheit nachtrauerte, die andere hingegen für mehr Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft kämpfte. Daher kommt es, dass die Kulturpolitik der beiden Gruppen so verschieden war. Auf der Seite der Republikaner wurden kulturelle Aktivitäten unternommen, in denen sich die folgenden Prinzipien manifestierten: Die künstlerische Schaffensfreiheit, der Wunsch nach einem neuen, modernisierten Spanien sowie das Bestreben nach Verbreitung der Kultur unter den Volksmassen. Auf der Seite der Nationalisten hingegen herrschten traditionelle, autoritäre und hierarchische Prinzipien vor. Auf diese Weise mag verständlich werden, warum die künstlerische Qualität der Nationalisten auf einem deutlich niedrigeren Niveau stand als jene der Republikaner. Darüber hinaus waren die Glaubensgrundsätze, die die Konservativen inspirierten, sowohl in ideologischer als auch in philosophischer und humaner Hinsicht inkohärent und konfus. Zudem erhielt in dieser traditionalistischen Ideologie der emotionale Aspekt in entscheidendem Maße den Vorrang gegenüber dem Rationalen. Es lassen sich deshalb nur wenige Verse in der nationalistischen Dichtung finden, die einer strengen, ästhetisch-semantischen Analyse standhalten können. Das Kriegsgeschehen hatte nicht nur einen enormen Einfluss auf die Gestaltung der Lyrik, sondern auch auf die Produktion und den Konsum künstlerischer Schriften. Was die Produktion angeht, sollte angemerkt werden, dass nach den Berechnungen von Sergei Salayun mehr als 5000 Dichtersoldaten zum lyrischen Ausdruck Zuflucht nahmen, um eine Botschaft zu vermitteln, die sich in der historischen Lage des Augenblicks aufdrängte. Von daher sind auch die fast 20.000 Gedichte in den Publikationen jener Zeit zu erklären, ein Phänomen ohne seinesgleichen in der modernen europäischen Kultur. Dass es sich dabei nicht nur um Flugschriften handelt, beweisen die zahlreichen Anthologien, die zum Teil in den ersten Bürgerkriegsjahren veröffentlicht wurden. Wir verzeichnen in der Bibliografie einige Titel: Alberti Prados, Rodríguez Mongino, Romancero de la Guerra Civil, Puccini, Ramos Gascón, Colomer, für die republikanische Seite. Die wenigen Anthologien der nationalen Seite sind nicht mehr aufgelegt worden. Als einzige verdient die von Jorge Bien, Antología Poética del Alzamiento, Cádiz, 1939, erwähnt zu werden. Die Dichtung des Bürgerkrieges ist engagierte Dichtung, denn es galt auch die ideologischen Konflikte auszutragen. Hinzu kommt, dass zum ersten Mal die besten Dichter Spaniens sich zum Sprachrohr für die Leiden und die alten Probleme der ausgebeuteten Klassen machten. Sie versuchten, eine Poesie für das Volk zu schaffen, für jene, die während Jahrhunderten keine Beachtung gefunden hatten. Die Tatsache, dass sich die Dichtung der Republikaner an die Masse des Volkes und an die Soldaten an der Front wandte und sich des Radios bediente, zwang den Dichter, nach neuen, klaren und einfachen Ausdrucksmitteln zu suchen. Da sich zum Teil auch die großen Dichter Spaniens engagierten, findet sich unter den vielen für den dramatischen Augenblick geschriebenen Gedichten Lyrik von hoher Qualität. Ich möchte nun zwei Beispiele geben für die Lyrik während der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges, die auf republikanischer Seite produziert wurde. Zuerst einmal das berühmte Gedicht von Antonio Machado. Ich lese es auf Spanisch und auf Deutsch. El crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ¡Ni Dios te salva! Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Antonio Machado, La Guerra, 1935-1937. Die Übersetzung auf Deutsch. Antonio Machado, das Verbrechen geschah in Granada. Man sah ihn gehen zwischen Gewehren, eine Straße lang, hinaus aufs kalte Land, noch mit Sternen, frühmorgens. Sie töteten Federico, als das Licht sich zeigte. Die Henkerrotte wagte nicht, ihm ins Gesicht zu sehen. Alle schlossen sie die Augen, alle beteten. Auch Gott soll dich nicht retten. Federico fiel zu Boden. Blut auf der Stirn, Blei im Eingeweide. Dass in Granada das Verbrechen geschah, sollt ihr wissen. Armes Granada. In seinem Granada. Der Krieg, 1937. Deutsch von Verena Keller. Ein zweites Beispiel für die kämpferische Lyrik der republikanischen Seite während des Bürgerkrieges. Das folgende Gedicht stammt von Manuel Alto Laguerre. Es heißt Arenga, festliche Ansprache. Arenga. Madrid, Capital de Europa, Eje de la lucha obrera, tantos ojos hoy te miran, que debes estar de fiesta. Vístete con tus hazañas, adórnate con proezas, sea tu canto el más valiente, sean tus luces las más bellas. Cuando una ciudad gloriosa ante el mundo así se eleva, debe cuidar su atavío, debe mostrar que en sus venas tiene sangre que hasta el rostro no subirá con vergüenza, sí con la fiebre que da el vigor en la contienda. Madrid, te muerden las faldas, canes de mala ralea, vuelan cuervos que vomitan sucia metralla extranjera. Lucha alegre, lucha, vence, envuélvete en tu bandera. Te están mirando, te miran, que no te olviden con pena. Romancero de la Guerra Civil, 1936. Die deutsche Übersetzung, Manuel Alto Laguerre, festliche Ansprache. Madrid, Hauptstadt Europas, du Mittelpunkt des Arbeiterkampfes, so viele Augen blicken heute auf dich, dass du im Festschmuck dastehen musst. Zieh deine Großtaten über, schmücke dich mit Heldentum. Es sei dein Gesang die Tapferkeit selber, es seien deine Lieder die reine Schönheit, wenn eine Stadt, die im Ruhme erstrahlt, sich derart auszeichnet vor aller Welt, muss sie Sorge tragen zu ihrem Schmuck, muss sie zeigen, dass das Blut, das rot in ihren Adern fließt, nicht aus Schamesröte ihr Antlitz färbt, wohl aber durch die Fieberhitze, wie die Wucht des Kampfes sie erzeugt. Madrid, an deinem Gewand verbeißen sich Köter von üblem Geschlecht, und über dir kreisen Raben, die speien fremdländische Salven aus Schmerz auf dich. Kämpfe frohgemut, kämpfe, siege, hülle dich in deine Fahne. Man schaut auf dich wachsamen Auges. Man soll dich nie peinvoll vergessen. 29. Oktober 1936. Deutsch von Guido Stocker. Die beiden von mir zitierten Gedichte von Antonio Machado und Manuel Alto Aguirre wurden in der Anthologie Spanische Lyrik des 20. Jahrhunderts veröffentlicht, Deutsch-Spanisch, ausgewählt, kommentiert und herausgegeben von Gustav Siebenmann und José Manuel López. Erschienen 1985 im Philipp Reclam Verlag Stuttgart. Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones de sobra para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reías. Als nächstes, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen eine Ausstellung beschreiben, die leider schon zu Ende ist. Die fand im April bis zum 16. genau hier im Born Cultura y Memoria Zentrum am Borne statt. Und die hatte den Titel Otro Fin el Resto, ein anderes Ende, der Rest, Kunst und Antifrankismus. Ich befinde mich hier in der Ausstellung Otro Fin, El Resto, Arte y Antifranquismo, Exposition El Born. Es ist der 21. März 2023 und die Ausstellung ist überschaubar und sehr eindrucksvoll. Wenn man reinkommt, sieht man zuerst die riesigen Porträts von 14 sogenannten Maquis. Das waren die Untergrundkämpfer, die in den Bergen und in den Wäldern lebten. Und das waren sehr berühmte Widerstandskämpfer gegen den Frankismus, die dann vom Regime irgendwann ermordet wurden. Hier gibt es eine Installation, die diesen 13, nicht 14, die diesen 13 Maquis Tribut erweist. Sie waren Volkshelden der Resistencia, des Widerstands gegen den Frankismus. Auch gibt es hier einen Widerhall des sogenannten Bandolerismo Catalan und seine Mystifizierung zu erkennen. Und natürlich ist diese Ausstellung auch ein Schrei gegen das Verschweigen der Geschichte und ja, das Verstecken der Marquis im herrschenden Narrativ. Das heißt, die Ausstellung ist auch ein, wie es heißt, Protest gegen die kollektive Amnesie und die ihre Vertreter zu reinen Banditen degradiert. Die Ausstellung will dem Rechnung tragen und zeigt die Marquis als Kämpfer gegen das Unrecht und gegen ein kriminelles und faschistisches Regime. Im Historischen Museum hier am Borne und es gibt sehr viele Fotos, Ausgrabungen, Massengräber. Es waren Hunderttausende, die vom Regime standrechtlich erschossen und ermordet wurden. Mit dem Vorrücken der frankistischen Truppen wurden immer mehr Menschen ohne Gerichtsurteil, einfach auf den Verdacht hin, Rote zu sein, standrechtlich am Straßenrand oder mitten auf der Straße erschossen und umgebracht. Die Ausstellung versucht, dieses Unrecht zu zeigen und gegen die Vergessenheit, die Amnesie, vorzugehen. In einem anderen Teil der Ausstellung sehen wir, dass das Regime die Gefangenen als Sklaven, als Arbeitssklaven behandelt hat, um die Architektur Barcelonas aufzubauen. Es waren Hunderte und Aberhunderte von auch Interbrigadisten und von Menschen aus anderen Teilen Spaniens, die zum einen Teil gefangen gehalten wurden und dann nach der Sklavenarbeit abgeschoben wurden in ihre Heimatdörfer zurück, nach Andalusien, Extremadura und wo sie herkamen. Wir haben hier das Gelände der Exposition International, der Expo 1929. Das wurde zum Teil als Strafkolonie und Arbeitslager benutzt vom Regime. 1939 wurde das Baracopolis, die Barackenstadt, errichtet, wo die Menschen zusammengepfercht wurden. Dann ein anderes monumentales Bauwerk, das die Gefangenen als Sklaven, als Arbeitssklaven errichten mussten, war der Palau de las Missions. Und auch das Olympiastadion und der belgische Pavillon wurden durch Sklavenarbeit erbaut. Wir sprechen hier vom Jahr 1939, als die Republik besiegt und der Faschismus gesiegt hatte. In einem weiteren Teil der Ausstellung wird das Thema Kolonialgeschichte unter dem frankistischen Regime aufgearbeitet. Man sieht hier Kunst aus den spanischen Kolonien, zum Beispiel aus Spanisch-Guinea, wo ein Maler, Ndong Obama, vertreten ist mit mehreren Werken. Die sind hier ausgestellt. Es sind sehr naiv aussehende Malereien, die Zeugnis davon ablegen, mit welcher brutalen Polizeigewalt die Menschen zur Sklavenarbeit angehalten wurden. Man sieht immer wieder Einheimische oder Eingeborene, die schwere Ölfässer schleppen müssen, während ein Wächter sie mit einem Stock zum Hafen prügelt. Man sieht Menschen, die von der Polizei geschlagen werden, von der Kolonialpolizei, meistens Menschen der gleichen Ethnie, eine Ethnie, die Fang genannt werden. Und die Ausstellung zeigt auch, beziehungsweise versucht zu zeigen, dass das Regime ab 1955, um in die UNO aufgenommen zu werden, eine Art Weichdiktatur international vorgegaukelt hat und jede Menge Nachrichten manipuliert hat, schön aufgehübscht hat, um, wie gesagt, internationale Anerkennung zu finden, die man schließlich dann auch gefunden hatte. In der dritten Sektion dieser Ausstellung zu sehen. In einem Teil der Kolonialgeschichte wird auch auf die grausame Angewohnheit der Kolonialtruppen hingewiesen, die es darauf ablegten, den sogenannten Moros die Ohren abzuschneiden. Es werden hier Zeugnisse abgelegt von Zeitzeugen, die Augenzeugen waren von diesen grausamen Geschehnissen während der Fremdherrschaft unter dem Kolonialismus in Guinea, Äquatorialguinea, Spanisch-Guinea. Aus unserer Sektion Fremde Podcasts, jetzt aus Le Monde Diplomatique, ein Hörtext, der sich mit dem Thema, warum so viele Staaten Russlands Invasion nicht verurteilen, beschäftigt. Nicht unser Krieg. Warum so viele afrikanische Staaten Russland nicht verurteilen wollen. Von Anne-Cécile Robert. Am 2. März 2022 stimmte die UN-Generalversammlung über eine Resolution ab, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte. 141 von 193 Mitgliedstaaten stimmten zu, 35 enthielten sich, darunter 17 afrikanische Staaten. Dieses Ergebnis wurde von manchen westlichen Regierungen mit Verblüffung und Unverständnis aufgenommen. In Erwartung weiterer UN-Resolutionen zu diesem Krieg versuchten sie daraufhin, die Zögerlichen mit allen möglichen Mitteln umzustimmen. Man habe ihn nicht direkt unter Druck gesetzt, sagte der senegalesische Präsident Macky Sall einige Monate später gegenüber Le Monde, betont zurückhaltend, befreundete Staaten aus der Europäischen Union und den USA haben aber Bitten an uns herangetragen, wie an viele andere Länder, um ihnen zu bedeuten, dass sie in einer bestimmten Weise abstimmen sollen. Die Afrikanische Union machte ihrerseits weder eine Ansage, noch berieten die 54 Mitgliedstaaten über eine gemeinsame Position. Und das ist auch künftig nicht zu erwarten. Keine Region der Welt ist in diesem Konflikt so gespalten wie Afrika. Derweil folgten im Westen auf die Sprachlosigkeit die üblichen, einfachen Erklärungen mit dem Tenor, Russland habe eben viele afrikanische Regierungen in der Hand. Ein ehemaliger Berater für Zentralafrika bei der International Crisis Group, Thierry Virculon, sagt dazu, dass es dabei weniger um wirtschaftliche Verbindungen als um Sicherheitspolitik gehe. Zwischen 2016 und 2020 haben die Länder südlich der Sahara 30% ihrer Waffen aus Russland bezogen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss der russischen Söldnergruppe Wagner auf fragile Regime wie Mali und die Zentralafrikanische Republik. Dass der Kreml so stark in die Sicherheit von Staaten involviert ist, garantiert ihm einen privilegierten Zugang zu den Machtzirkeln, so Virculon. Er kann sie sogar zu seinen Vasallen machen, wie im Fall der Zentralafrikanischen Republik. Hinter vorgehaltener Hand geben afrikanische Diplomaten selbst zu, dass ihre Regierungen sich genau überlegen, ob sie Moskau verärgern, das einen gewissen Einfluss auf die innerafrikanischen Beziehungen hat. Unter anderem durch seinen Verbündeten Südafrika, das wie Russland zur Gruppe der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika gehört. Und schließlich nehme ein westlicher Staat wie Frankreich auch Einfluss, indem Saudi-Arabien und Ägypten, die sich bekanntlich wenig um Menschenrechte scheren, im großen Stil Rüstungsgüter und Kampfflugzeuge verkauft. Der beninische Politologe Gil Yabi meint, die Verwunderung europäischer Kommentatoren zeige doch vor allem, dass sie Afrika nicht zutrauen, das Weltgeschehen eigenständig zu beurteilen. Allerdings hinkt der zuweilen bemühte Vergleich mit der Bewegung der Blockfreien in Bezug auf die unterschiedlichen, unklaren oder neutralen Haltungen afrikanischer Regierungen. Denn während es im Kalten Krieg darum ging, sich von zwei imperialistischen Machtblöcken zu distanzieren, geht es heute um die Position gegenüber einem gravierenden Verstoß gegen die UN-Charta, Grenzänderung mit gewaltsamen Mitteln, den ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates begangen hat. Für den Wunsch, sich abzugrenzen und auf Unabhängigkeit zu pochen, gibt es allerdings eine plausible Erklärung. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir in einer Welt gelebt, in der hauptsächlich die Westmächte in jeder Hinsicht die Marschroute vorgegeben haben, konstatiert Gil Yabi. Die Haltung zu Russland erklärt sich zum Teil dadurch, dass man sich nicht von einer einzigen Supermacht, vor allem nicht von den USA oder von den europäischen Ländern mit ihrer Kolonialvergangenheit abhängig machen will. Außerdem ist in den Führungspositionen mittlerweile eine Generation nachgerückt, für die die aus der Kolonialzeit ererbten Verbindungen ihre Bedeutung verloren haben. Sie befreien sich von den alten Komplexen, meint Bakary Sambe, Direktor des Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies. Wir haben es heute mit einem Afrika zu tun, das versucht, in den internationalen Beziehungen stärker seine eigenen Interessen zu vertreten. Für den Westen ist das ungewohnt und ziemlich unbequem. Befremdlich naiv war beispielsweise der Auftritt von Chrysoula Sacharopoulou, Staatssekretärin im französischen Außenministerium, am 24. Oktober 2022 in Dakar. So mahnte sie im Beisein mehrerer afrikanischer Staatschefs, Afrika müsse sich angesichts des russischen Angriffs mit den Europäern solidarisch zeigen, weil dieser Angriff eine existenzielle Bedrohung für die Stabilität und Integrität unseres Kontinents sei. Solche Äußerungen, die das bei vielen afrikanischen Regierungen tiefsitzende Gefühl der Ungerechtigkeit übergehen, zeigen, wie offenkundig befangen der Westen ist, meint Komfort Ero, Präsidentin der International Crisis Group. Der fragwürdige Umgang mit dem Völkerrecht 2003 im Irak und 1999 im Kosovo kommt in diesem Kontext auch immer wieder zur Sprache. Im September 2022 erinnerte Mohamed Bazoum, der Präsident von Niger, vor den Vereinten Nationen nachdrücklich an die verheerenden Folgen der NATO-Intervention 2011 in Libyen und den Vormarsch des Dschihadismus im Sahel, der ganze Länder destabilisiere. Er sei sehr besorgt angesichts der großen Defizite bei der globalen Bekämpfung des Terrorismus. Macky Sall forderte an gleicher Stelle im Namen der Afrikanischen Union, deren Vorsitz sein Land turnusmäßig innehatte, den Sicherheitsrat auf, alle Bedrohungen für den Frieden und die internationale Sicherheit mit gleicher Elle zu messen, auch in Afrika. Kenias Präsident William Ruto listete die Gefahren und Herausforderungen auf, mit denen der Kontinent zu kämpfen hat. Klimawandel, Lebensmittelkrise, Terrorismus, Cyberkriminalität, bewaffnete Konflikte, die Covid-19-Pandemie. Er beklagte, dass der Multilateralismus nicht in der Lage sei, diesen Herausforderungen zu begegnen. Die Afrikaner sehen, wie widersprüchlich Europa handelt. Ukrainische Flüchtlinge werden bereitwillig aufgenommen, Asiaten, Araber und Afrikaner abgewiesen, so Komfort Ero. Die Ungleichbehandlung zeigt sich auch bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen oder in finanziellen Fragen. Der Ton in den politischen Kommentaren wird gereizter. Für Afrika ist der Klimawandel wichtiger als der Krieg in der Ukraine, spitzte Jill Yabi zu. Die Nahrungsmittelkrise, die durch den Krieg in der Ukraine noch verschlimmert wurde, ruft in Afrika düstere Erinnerungen wach an Ereignisse, die sich zwar in weiter Ferne abspielten, aber Auswirkungen auf den ganzen Kontinent hatten. Man muss gar nicht bis in koloniale Zeiten oder zu den schädlichen Strukturanpassungsprogrammen der 1980er Jahre zurückgehen. Die während der Pandemie aufgetretenen Lieferkettenstörungen wiederholen sich jetzt bei der Getreideversorgung. Der erste wichtige Schritt der Afrikanischen Union wird daher sein, in Moskau bei Wladimir Putin vorstellig zu werden und sich für ein Abkommen über den Seehandel im Schwarzen Meer stark zu machen. Für Afrika ist es an der Zeit, die Lehren aus dieser Krise zwischen Russland und der Ukraine zu ziehen, meint der kongolesische Politikanalyst Sir Makoso. Afrika muss sich bei der Nahrungsmittelversorgung unabhängiger machen. Dafür müssen die subregionalen Ländergruppen ihre Bestände an Importgütern gemeinsam nutzen. Außerdem müssen traditionelle Düngemethoden aufgewertet und das heimische Saatgut und heimische Kulturen gefördert werden, nachdem sie zugunsten der Agrochemie lange vernachlässigt wurden. Bei alledem ist das Gebaren der afrikanischen Regierungschefs nicht frei von Theatralik und Demagogie. Viele Staatsoberhäupter prangern das Afrika zugefügte Unrecht an und liefern ihre Länder gleichzeitig dem Raubbau durch multinationale Konzerne aus. Sie setzen ihre Unterschrift unter Verträge, mit denen die internationalen Finanzinstitutionen die Bevölkerung in die Armut stürzen und hofieren westliche Militärexperten und Sicherheitsfirmen. Auch hat Afrika nicht immer solidarisch seine gemeinsamen Interessen vertreten. 2011 stimmten mehrere Staaten, allen voran Nigeria, für die berüchtigte Resolution 1973, mit der das militärische Eingreifen der NATO in Libyen genehmigt wurde, und ignorierten die Vermittlungsversuche der Afrikanischen Union. Der senegalesische Politikwissenschaftler Aziz Salmon Fall, Gründer der Groupe de Recherche et d'Initiative pour la Libération de l'Afrique, bedauert, dass die afrikanische Linke sich nicht stärker mit diesen internationalen Entwicklungen befasst, um das Projekt der Abkopplung des afrikanischen Kontinents von der kapitalistischen Weltwirtschaft voranzubringen. Derweil kam es zu etlichen diplomatischen Schamoffensiven. Innerhalb weniger Wochen reisten Emmanuel Macron, Olaf Scholz, US-Außenminister Tony Blinken und der russische Außenminister Sergei Lavrov nach Afrika. In aller Eile wurde Mitte Dezember der zweite Afrika-USA-Gipfel auf die Beine gestellt. Dies zeigt, dass die Welt sich wieder verstärkt für Afrika interessiert. Manche afrikanische Stimmen sehen für ihren Kontinent hier auch eine Chance weiterzukommen und sich zu konsolidieren. In diesem Kontext, der uns für dieses Mal tatsächlich Nutzen bringen kann, glaubt Baki Zambe, könne Afrika vom bloßen Anhängsel zu einem Gebiet werden, das mit seinem Einfluss und Gewicht für die Balance der Macht auf der Weltbühne entscheidend wird. Immer häufiger wird gefordert, die internationalen Beziehungen neu auszutarieren und der Afrikanischen Union zum Beispiel einen ständigen Sitz im Kreis der G20 oder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu geben. Wenn der Rest der Welt und insbesondere Europa gerechte Beziehungen zu Afrika aufbauen wollen, ist dafür jetzt der richtige Zeitpunkt, erklärt die frühere senegalesische Premierministerin Aminata Touré. Heute gibt es eine Riege respektabler potenzieller Partner. Das war vor 15 oder 20 Jahren noch nicht der Fall. Die Welt hat sich verändert. Aber ich habe den Eindruck, dass die traditionellen Mächte das nicht oder nur sehr, sehr langsam realisieren. Es braucht einen Paradigmenwechsel. Augenscheinlich ist der Weg dahin aber noch sehr weit. Die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs akzeptieren inzwischen zwar den Plan, den Sicherheitsrat zu erweitern. Nahezu geschlossen aber stimmten sie gegen die UN-Resolution für den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle, die am 14. Dezember 2022 mit 123 zu 50 Stimmen und einer Enthaltung von der Generalversammlung angenommen wurde. Anne-Cécile Robert ist Mitglied der Pariser Redaktion. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, warum die Welt so ist, wie sie ist, muss das nichts Schlechtes sein. Es heißt vielleicht, dass du nichts vermisst. Es bedeutet vielleicht, dass für dich hier alles in Ordnung ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass du so doof wie Scheiße bist. Es ist traurig, wirklich traurig, ich meine das ernst, ganz ohne Ironie. Es gibt so viele schöne deutsche Wörter voller Klarheit und Poesie. Und ich liebe die deutsche Sprache, so wahr ich Fanny heiße. Aber wahr ist auch mein deutsches Lieblingswort ist Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ist das nicht niederschmetternd? Wie konnte das passieren? Ich hatte keine schwere Kindheit und anal nichts zu fixieren. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich mir lieber auf die Zunge beiße. Die bittere Wahrheit ist, ich sage oft und gerne Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Warum nicht spunzeln? Warum nicht schlendern? Warum nicht Götterspeise? Ich kann's nicht ändern. Und obwohl ich so gern in Deutschland bin und gar nicht gern verreise, ist mein deutsches Lieblingswort. Ich sage es laut, ich sage es leise. Tut mir leid, ich schäme mich. Kann man das irgendwie positiv sehen? Ohne Scheiße keine Menschen oder so. Und dass ich hiermit meine Ehrlichkeit beweise. Wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, warum die Welt so ist, wie sie ist, muss das nichts Schlechtes sein. Es heißt vielleicht, dass du nichts vermisst. Es bedeutet vielleicht, dass für dich hier alles in Ordnung ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass du so doof wie Scheiße bist. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Zeit vom 14. bis zum 28. Mai 2023. Beginnen wir mit einer aktuellen Analyse zum Konflikt in Osteuropa, zum sogenannten Angriffskrieg, wie der Westen das immer wieder betont, Angriffskrieg gegen die Ukraine, begangen vom Putin-Regime. Dann eben auch aus russischer Sicht ein Abwehrkampf gegen das weitere Vordringen der NATO an ihre Herzregionen. Ukraine-Krieg. Herr Reinhard Lauterbach schreibt heute am 15.05.2023 in der Jungen Welt Folgendes. Hunger nach Munition. Ukraine-Krieg. Volodymyr Zelensky und Jewgeni Prigozhin haben tatsächlich ein gemeinsames Problem, nämlich Mangel an Artilleriegranaten. Schon Karl von Clausewitz hat es gewusst. Das Entscheidende im Krieg seien die Friktionen, alltagssprachlich das, was abweichend vom Plan nicht klappt. Der bis heute viel zitierte Theoretiker des Krieges meinte damit vor allem, dass mobilisierte Truppenteile nicht rechtzeitig dort ankämen, wo sie hinbefohlen worden seien und deshalb in der als Bewegungskrieg gedachten Entscheidungsschlacht fehlten. Noch heute ist das Denken in Friktionen aktuell. Der Ukraine-Krieg war nur für kurze Zeit ein Bewegungskrieg. Der russische Versuch, mit Panzerkolonnen auf Kiew, Tschernigiw und Charkiw vorzustoßen, scheiterte schnell daran, dass die russischen Panzer durch US-amerikanische Javelin-Raketen mit relativ geringem Aufwand ausgeschaltet werden konnten. Militärhistorisch betrachtet war es der Sieg der Panzerfaust über den Panzer. Nach dem Fehlschlag des anfänglichen Vorstoßes hat Russland seine Panzerwaffe kaum noch verwendet, allenfalls als eingegrabene Artillerie. Nach russischen Angaben, die bisher nicht in der militärischen Praxis auf ihre Tauglichkeit überprüft worden sind, sind auch die westlichen Panzertypen, mit denen die Ukraine inzwischen ausgestattet wird, keine kriegsentscheidende Waffe, weil Russland in Gestalt des Systems Kornet inzwischen eine Waffe mit der doppelten Reichweite der Javelins entwickelt habe, die folglich auch geeignet sei, die größere Reichweite der Kanonen westlicher Panzer gegenüber den sowjetischen Modellen weitgehend auszugleichen. Nachdem also die entscheidende militärische Neuerung des Zweiten Weltkriegs, der Einsatz von Panzerverbänden, in der Ukraine an ihre Grenzen gestoßen ist, ist die Kriegsführung beider Seiten, vom Einsatz elektronischer Mittel abgesehen, tendenziell auf den Stand des Ersten Weltkriegs zurückgekehrt. Feldbefestigungen, Schützengräben und der Einsatz von massiertem Artilleriefeuer gegen Stellungen des Gegners prägen offenbar das Kampfgeschehen. In dieser Situation wird die Menge der vorhandenen Munition für die Geschütze zum wichtigen Faktor der Kampfkraft. Alle Quellen stimmen darin überein, dass die russischen Streitkräfte gegenüber denen der Ukraine über weit überlegene Munitionsvorräte verfügen. Eine Reportage der Washington Post von der ostukrainischen Front von Anfang April notierte, dass die russische Seite etwa dreimal so viele Artilleriegranaten verschieße wie die ukrainische, weil es der Ukraine an Munition fehle. Eine grob überschlägige Schätzung verdeutlicht die Größenordnungen, um die es geht. Russland verschießt nach westlichen Schätzungen pro Tag etwa 6000 Granaten des am meisten verbreiteten Kalibers 152 mm. Zu Zeiten besonders intensiver Kämpfe, etwa im Sommer 2022 um Lysychansk und Severodonetsk, aber auch jetzt um Bachmut, wurden auch Zahlen von bis zu 20.000 Granaten pro Tag genannt. Bleiben wir aber bei den konservativen Schätzungen von 6.000. Da der Krieg inzwischen knapp 440 Tage andauert, würde dies bedeuten, dass auf russischer Seite seit Kriegsbeginn mehr als 26 Millionen Granaten verschossen wurden. Das sind auf jeden Fall wesentlich mehr, als die Ukraine plus die NATO zu Kriegsbeginn in den Arsenalen hatten. Die Schätzungen lagen für die USA bei etwa 800.000 Schuss, für die EU bei 500.000. Entsprechend ehrgeizig sind die Ankündigungen der Europäischen Union einzuschätzen, künftig jährlich 1 Million Granaten zu produzieren, zumal der Sprengstoff für Artilleriegranaten vor der Fertigung der Geschosse zunächst einmal einige Monate ruhig gelagert werden muss, mit schnellen Ergebnissen also eher nicht zu rechnen ist. Es geht hier nicht darum, diese Ankündigungen moralisch einzuschätzen, sondern logistisch. Selbst die USA konnten ihre Lieferzusagen an die Ukraine nur einhalten, weil sie in Südkorea 500.155 mm Granaten ausgeliehen haben, wie es so schön heißt, die aber noch nicht einmal in den USA eingetroffen sind, geschweige denn in der Ukraine. In diesem Kontext gewinnen jüngste Äußerungen von US-Militärs an Plausibilität, die diskreten Unmut über die ständigen Nachforderungen der ukrainischen Seite andeuteten. Auf der anderen Seite gewinnt aber unter den Bedingungen des allgemeinen Abnutzungskriegs auch die Kritik von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an Plausibilität, der sich über zuletzt mangelnde Artillerieunterstützung seiner Söldnertruppe von Seiten der regulären Armee beschwerte. Auch die russischen Arsenale sind nicht unerschöpflich. Könnte es also sein, dass der Krieg in der Ukraine in einigen Monaten wegen einer Munitionskrise einschläft? Es fällt auf, dass verschiedene Experten inzwischen, ohne die Gründe dieses Timings zu nennen, mit Waffenstillstandsverhandlungen ab dem Spätsommer rechnen. Hoffnungen sollte man darauf aber einstweilen nicht setzen. Munitionskrisen hat es auch in den beiden Weltkriegen gegeben. In Deutschland rettete man sich Ende 1914 mit technischer Innovation vor der Notwendigkeit, den imperialistischen Konkurrenzkampf vorzeitig einstellen zu müssen. Die 1913 patentierte und mit dem Chemie-Nobelpreis prämierte Haber-Bosch-Synthese erlaubte, den Import von chilenischen Salpeter zu ersetzen und Sprengstoff über einige Umwege aus Luftstickstoff zu produzieren. Das Morden konnte weitergehen. Der US-Stratege Michael Kaufman vom Russland-Programm der US-Marine-Akademie und sein Kollege Robert Lee haben vor einigen Tagen in der Fachzeitschrift Foreign Policy davor gewarnt, alles auf den Erfolg der angekündigten ukrainischen Offensive zu setzen. Denn der sei ungewiss und der Krieg dürfe danach nicht aufgegeben werden. Auszug aus dem am 10. Mai veröffentlichten Artikel. Manche mögen hoffen, dass eine erfolgreiche ukrainische Offensive nach einiger Zeit einen Waffenstillstand nach sich ziehen werde. Aber es könnte sein, dass eine Waffenruhe einfach eine Periode der Wiederbewaffnung einleitet, nach welcher Moskau versucht, den Krieg wieder aufzunehmen. Ob ein Waffenstillstand sich zugunsten Russlands oder der Ukraine auswirken würde, ist dabei ungewiss. Auch eine Niederlage Moskaus würde noch keinen Sieg für Kiew bedeuten. Nicht alle Politiker in Europa haben die gleichen Vorstellungen von einem ukrainischen Sieg. Manche betrachten schon die gegenwärtige Situation als eine Niederlage Moskaus. Andere halten den Ausgang des Krieges nach wie vor für offen. Was aber nach der bevorstehenden Offensive kommt, wird zeigen, ob die westlichen Länder willens sind, die Ukraine so weit zu bewaffnen, dass sie ihr ganzes Territorium zurückgewinnen kann, oder ob sie der Ukraine lediglich zu einer besseren Verhandlungsposition verhelfen wollen. Mit nüchternem Blick würde man erkennen, dass die Unterstützung der Ukraine eine Langzeitanstrengung voraussetzt. Dafür müssen die langfristigen Qualitätsprobleme der ukrainischen Streitkräfte in den Blick genommen werden. Die USA und Europa müssen die notwendigen Investitionen tätigen, um die Kriegsanstrengung weit über das Jahr 2023 hinauszutragen und Pläne für künftige Operationen entwickeln, statt ihre Hoffnungen auf irgendeine singuläre Offensive zu setzen. Ich verlasse einen Artikel von Reinhard Lauterbach und auch die Übersetzung des amerikanischen Artikels von Kaufman und Lee stammt von Lauterbach. Unvermindert harten Abwehrkämpfer an der Ostfront stehen im Zeichen des beginnenden Winters. An diesem Graben sind schon zahlreiche bolschewistische Angriffe zerschellt. Themenwechsel. Kein Kriegsschauplatz, aber ein Identitätsschauplatz ist natürlich der sogenannte Eurovision. Heißt das seit einiger Zeit Song Contest. Da hat Deutschland mal wieder den letzten Platz belegt. Wieder ein letzter Platz, also beim ESC. Prompt wurde eine Denkpause für Deutschland gefordert, sagt der Spiegel. Doch der Norddeutsche Rundfunk will davon nichts wissen. Man werde das Ergebnis diskutieren und dann mit großer Freude in Schweden antreten. Naja. Bei der Qualität an Musik, die da vorherrscht. Trotz der Pleiteserie bei der größten Musikshow der Welt, wieder einmal gab es den letzten Platz, hält die ARD an Deutschlands Teilnahme am Eurovision Song Contest ESC fest. Wir sind in jedem Jahr mit großer Freude dabei und das bleibt auch so, teilt am Montag eine Sprecherin des bei der ARD zuständigen Norddeutschen Rundfunks NDR der Deutschen Presseagentur mit. Deutschland ist ein so vielfältiger, spannender und auch innovativer Musikmarkt, es gibt deshalb überhaupt keinen Grund, nicht wieder anzutreten. Der NDR betonte, auch 2024 werde das Finale, diesmal live aus Schweden, im ARD-Gemeinschaftsprogramm das erste übertragen. Der ESC sei nicht nur die größte Musikshow Europas, der ESC ist auch eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Es gäbe nur wenige Events, die wie am Samstagabend live aus Liverpool fast 8 Millionen Menschen aus allen Generationen erreichen. Zur Rockband Lord of the Lost, da fängt's schon an, die in der Nacht zum Sonntag ganz hinten landete, hieß es vom NDR, ganz ehrlich, dass der Titel beim ESC-Publikum und der Jury nicht verfängt, hätten wir nicht erwartet. Deshalb werden wir jetzt gemeinsam diskutieren und voraussichtlich schon in den nächsten Wochen kommunizieren, wie es weitergeht. Wo und wie die zuletzt beim Spartenkanal One gezeigten ESC-Halbfinale im kommenden Jahr in Deutschland zu sehen sind, steht noch nicht genau fest. Die Live-Halbfinalübertragungen wandern aber nicht ins Hauptprogramm, sagte eine ARD-Sprecherin. Nach dem siebten, letzten oder vorletzten Platz seit dem Jahr 2015 diskutieren derzeit viele Leute, ob es sinnvoll sei, dass Deutschland weiter am ESC teilnimmt. Auch der Grand Prix-Teilnehmer von 1998, Gildo Horn, Gildo hat euch lieb, äußerte sich in diese Richtung und schrieb bei Facebook: Mein Tipp, einfach mal pausieren und das gesparte Geld, Deutschland ist ja einer der großen Geldgeber des ESC, vernünftig investieren. Entertainer Thomas Gottschalk schrieb bei Instagram: Bei aller Liebe, aber wir werden vom Rest Europas doch inzwischen verarscht, was die Bewertung beim ESC betrifft. Die mögen uns einfach nicht. Im Siegerland Schweden haben derweil die Spekulationen über den Austragungsort des Musikspektakels im kommenden Jahr begonnen. Nach Einschätzungen der Boulevardzeitung Aftonbladet hat die Hauptstadt Stockholm die besten Chancen, den Zuschlag zu bekommen. Gut, ich denke, man sollte diesen ganzen Blödsinn einfach ersetzen und etwas Vernünftiges mit dem Geld machen. Und zwar in vernünftige Kultur und Musik investieren. Barcelona, con los motores en marcha. Niemandsland. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha. Niemandsland. Inzwischen wird der ukrainische Präsident, der Schauspieler Zelensky, als Lichtgestalt in Europa herumgereicht und mit Waffen vollgestopft und Milliarden Steuergelder. Zelensky ist in Rom, in Berlin, in Aachen, dabei bekommt er den großen Karlspreis. Berlin plant bereits Waffenlieferungen für Kiew bis 2032. Man wird also diese Region zum Bollwerk ausbauen gegen den russischen Feind. Am Sonnabend berichtete der Spiegel, die Bundesregierung habe für die Jahre bis 2032 weitere 8 Milliarden Euro für die Aufrüstung und Modernisierung der ukrainischen Armee vorgesehen. Mit einem schnellen Ende des Konflikts rechne in Berlin offenbar niemand. Die Meldung bildete den Schluss eines Artikels, in dem das Nachrichtenmagazin darüber informierte, dass die Regierung mit der größten Waffenlieferung seit Kriegsbeginn an Kiew im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro vorpreche, parallel zur Verleihung des Karlspreises im Aachener Dom an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am Sonntag. Eine Lichtgestalt, ein Garant westlicher Werte, wird mit Waffen nur so vollgestopft. Zelensky zeigte sich bei einem Besuch in Berlin zwar für die Lieferankündigung dankbar, macht aber klar, dass er mehr erwartet, konkret. Und jetzt, der kriegt ja den Hals nicht voll, der Mann. Westliche Kampfflugzeuge, jawohl. Möglichst Tausende. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD teilte er mit, die Ukraine arbeite in europäischen Hauptstädten daran, eine Kampfjet-Koalition zu schaffen. Er werde sich deswegen auch an die deutsche Seite wenden. Scholz wich aus. Na, der Scholz, der hat wieder Angst. Scholzilein hat Angst vor Putin, sicherte aber erneut zu. Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Bisher sei Hilfe im Wert von 17 Milliarden Euro schon geleistet worden. Beide Politiker reagierten abweisend auf Friedensinitiativen aus anderen Ländern. Pfui, Frieden, wir brauchen nicht viele Pläne, erklärte Zelensky und fuhr fort. Wir sind bereit, jegliche Vorschläge zu besprechen, aber nur auf der Plattform, die wir anbieten. Scholz betonte, Friedensgespräche dürften nicht gegen die Ukraine gerichtet sein und Russland müsse seine Truppen zurückziehen. Zelensky war am frühen Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt worden, den er vor einem Jahr unmittelbar vor einem Besuch in Kiew ausgeladen hatte. Er war aus Rom angereist, wo er neben Politikern Italiens Papst Franziskus getroffen hatte. Am Nachmittag flogen Scholz und Zelensky nach Aachen. Die italienische Ministerpräsidentin und Anführerin der faschistischen Brüder Italiens, Fratelli d'Italia, FDI, Giorgia Meloni, hatte Zelensky meinen Freund genannt und kündigte militärische Hilfe an. Faschistenfreunde halt. Solange wie es nötig ist und darüber hinaus. Etwas weniger stimmungsvoll verlief die Begegnung Zelenskys mit Papst Franziskus. Der hatte am 30. April beim Rückflug von einem Besuch Ungarns vor Journalisten zum Missfallen Kiews über Frieden gesprochen. Pfui, der Papst will Frieden. Derzeit läuft eine Mission, die aber noch nicht öffentlich ist. Selenskyj nutzte nach dem 40-minütigen Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt einen Auftritt im Sender RAI 1, um den Papst zu brüskieren. Bei allem Respekt für den Papst. Die Sache ist die, dass wir keine Vermittler brauchen zwischen der Ukraine und dem Aggressor, der unsere Gebiete besetzt hat, sondern einen Aktionsplan für einen gerechten Frieden in der Ukraine. Er habe den Papst aufgefordert, sich dem Friedensplan Kiews anzuschließen und verstieg sich zu der Lüge, Franziskus setze Opfer und Aggressor gleich. Der Papst antwortete indirekt am Sonntag vor Gläubigen auf dem Petersplatz. Mit Waffen erreicht man nie Sicherheit und Stabilität, im Gegenteil, man zerstört jede Hoffnung auf Frieden. Ebenfalls am Sonntag kündigte die linke Bundestagsfraktion die Reise einer Delegation in die Ukraine an. Sie werde von Dienstag bis Sonntag Kiew, die Vororte Butscha und Irpin sowie Charkiw besuchen. Eine Haltung wie die des Papstes konnte sich in der Partei nicht durchsetzen. Führende Parteivertreter treten vielmehr für Waffenlieferungen an Kiew ein und Krieg bis zum Ende. Bis zum Sieg. Über Russland. Während nun also die Scholz-Regierung Kiew mit Waffen nur so vollstopft, ich zähle mal nur ein paar Beispiele auf, also da gibt es erstmal direkt 2,7 Milliarden für 30 Leopard 1 Panzer, 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 4 Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM. Die Rüstungsindustrie freut sich natürlich über die Aufträge, die Steuerzahler bezahlen sie. Außerdem bekommen die ukrainischen Streitkräfte 18 Radhaubitzen, Munition für Artillerie und Luftverteidigungssysteme, mehr als 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und über 200 Aufklärungsdrohnen. Damit fangen wir erstmal an. Für Geflüchtete gab es vom Bund vergangene Woche nur 1 Milliarde Euro. Also, das Geld wird natürlich woanders gebraucht für Waffen gegen Russland. Kiew sagt, das wäre noch nicht genug, man will immer mehr und kriegt den Hals halt nicht voll. Bei der deutschen Bevölkerung stoßen solche Forderungen auf wenig Gegenliebe. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jogov im Auftrag der deutschen Presseagentur sprach sich die Mehrheit gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew aus. 39% erklärten, es seien bereits jetzt zu viele Waffen und andere Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert worden. 28% hielten die bisher gelieferte Menge für angemessen und lediglich 17% meinten, die Ukraine müsse militärisch noch stärker unterstützt werden. Was die Lieferung von Kampfjets angeht, wird sie sogar von 49% abgelehnt. Scharfe Kritik am neuen Waffenpaket kam von Eckhard Lenz, der ist Sprecher des Bremer Friedensforums. Während für die Kindergrundsicherung kein Geld da sein soll und ein Viertel der Viertklässler nicht richtig rechnen, lesen und schreiben können, verdoppele und verdreifache die Bundesregierung binnen kürzester Zeit die Ausgaben für Waffenlieferungen in die Ukraine, so Lenz am Sonntag gegenüber Junge Welt. 2,7 Milliarden Euro für Waffenlieferungen in einem Abnutzungskrieg, der Leid, Tod und Verwüstungen vergrößern wird. Pistorius' Ansage sei eine Vorlage für Scharfmacher wie den CDU-Außenpolitiker Johannes Wadepool. Lenz verwies darauf, dass Wadepool gegenüber dem Tagesspiegel dafür plädiere, den Einsatz deutscher Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium zu erlauben. Dieser Eskalationsdynamik muss die Friedensbewegung weiter entschieden entgegentreten, erklärte der Aktivist. Nun gut, irgendwann wird Kiew eine schmutzige Atombombe haben, vielleicht haben sie sie schon, oder zumindest eine atomare Bewaffnung fordern, das tun sie bereits, oder auch bekommen und dann sind wir dem Dritten Weltkrieg ein gutes Stück näher gerückt. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 14. bis zum 28. Mai 2023 im Niemandsland. Die erste Meldung betrifft die Sprachensituation hier in Katalonien. Der Gebrauch des Katalanischen befindet sich einer Studie des Forschungszentrums für Soziolinguistik und Kommunikation der Universität von Barcelona zufolge auf einem historischen Tiefstand. Die Rede ist von Barcelona und dem täglichen Gebrauch der katalanischen Sprache. Auf die Frage, wie oft bzw. in welcher Weise sie das Katalanische als Sprache gebrauchen, antworteten 38,9% aller Befragten mit nie, nunca. Nach Stadtteilen geordnet ergibt sich folgendes Bild. Im Stadtteil Hospitalet sind es sogar 44,8%, die niemals nur ein Wort Katalanisch sprechen bzw. sich mit Katalanisch ansprechen lassen. Seit Beginn des neuen Jahrhunderts hält dieser Abwärtstrend kontinuierlich an, laut der Studie. Mittlerweile besteht bei der Minderheitensprache Okzitanisch die Gefahr des Aussterbens. Ein Indikator für den Sprachgebrauch einer Minderheitssprache ist der Gesprächsbeginn, sowohl in privaten Konversationen als auch in Geschäften oder am Arbeitsplatz. Hier gibt es einen weiteren Rückgang, um 3 Prozentpunkte zu vermelden. Mittlerweile sind es mehr als 16,5% gegenüber 19,6% bei der vorherigen Umfrage. Das heißt, nur 16,5% sagen, sie würden täglich und regelmäßig das Katalanische gebrauchen am Arbeitsplatz und auf der Straße und in Geschäften. Die Soziolinguisten der Uni sehen den Grund dafür in einer starken Umschichtung der Bevölkerung in Barcelona in diesem neuen 21. Jahrhundert. Vor allem der starke Immigrationsanteil ist verantwortlich dafür. Neue Bürger aus verschiedenen Ländern und Kontinenten siedeln sich in Barcelona an, ferner Studenten, Touristen, Neubürger. Während im Jahr 2000 108.763 Anwohner im Ausland geboren waren, 7,2% der Gesamtbevölkerung von Barcelona, waren es 2022 schon 481.657 Menschen, fast 30%, genauer gesagt 29,3%. Der demografische Faktor ist hier der Schlüsselgrund für den spektakulären Rückgang des Gebrauchs des Katalanischen. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Nach der Pandemie hat die Polizei Mossos d'Esquadra es im ersten Halbjahr einhergehend mit dem wiederkehrenden Massentourismus mit einer neuen Kriminalitätswelle zu tun. Allein im Bezirk Ciudad Vella werden 30% Zuwachs der Kriminalität vermeldet. Die Polizei spricht inzwischen von 90 Raubüberfällen auf offener Straße pro Tag, Tote inklusive. Mehrere Tote durch Messerstiche in den letzten Wochen zeigen, dass die Stadt gefährlicher geworden ist. Auch der Tod eines jungen Touristen, dessen Identität die Behörden immer noch geheim halten, um die Tourismusindustrie nicht zu verschrecken, wenn sie sagen, es war ein Däne oder ein Deutscher, dann werden da wohl einige Buchungen wegfallen. Nach einem brutalen Straßenüberfall am frühen Morgen auf der Ronda Litoral scheint dieser Überfall ein Hinweis zu sein, dass bestimmte Kriminelle inzwischen alle Hemmungen haben fallen lassen. Das Opfer wurde nicht nur zusammengeschlagen und mit einem Messer erstochen, sondern auch von der Brüstung auf die Fahrspur der Schnellstraße geworfen oder gestoßen. Das ist noch nicht klar. Die Mordtat geschah vor etwa einer Woche, aber jetzt erst haben die Mossos die Täter identifizieren können, weil diese einem polizeiverdächtigen Hehler das geraubte Handy des toten Touristen verhökert haben. Der Hehler ist ein marokkanischer Staatsbürger, den die Polizei inzwischen festgenommen hat. Die Täter sind 4 sogenannte Jugendliche mit Migrationshintergrund. Aufgrund der Schwere des Deliktes hat die Richterin die Einweisung in die Strafanstalt Quatre Camins angeordnet. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bleiben wir beim Thema. Zum anderen lässt sich eine Zunahme von Gewalttaten im Viertel St. Cosme im Stadtteil Becio Brigat feststellen, so der Leiter der Mossos, Rafael Pino. Es geht um verbrannte Müllcontainer und Steinwürfe auf Fahrzeuge des öffentlichen Personenverkehrs. Die Polizei schreibt diese Art von Kriminalität den verstärkten Anti-Drogen-Operationen und Razzien zu, eine Art Rache. Auch werden zunehmend Autos in Brand gesteckt. Jetzt wurden 10 Jugendliche verhaftet. Ein Problem im strafrechtlichen Sinne ist das Alter der jugendlichen Straftäter, die zum Teil erst 15 oder 16 Jahre alt sind. Vor 2 Wochen hatte ein starkes Polizeiaufgebot die sogenannte Septima Fase durchsucht. Das heißt, ein Wohngebiet aus 7 Häuserblocks, Sozialwohnungen alle, wo die Familienclans das Sagen haben. Es ist ein Ghetto, in das sich weder Briefträger, Werbebroschüreverteiler oder Krankenwagen ohne Polizeibegleitung nicht mehr hineinwagen können. In 15 von 17 durchsuchten Wohnungen entdeckte die Anti-Drogen-Polizei Cannabis-Plantagen. Ein heißer, stickiger, trockener Sommer steht bevor. Die Brandgefahr steigt. Seit 2010, als der Collserola-Park, die grüne Lunge Barcelonas, zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, hat es im Durchschnitt alle 10 Tage einen Waldbrand dort gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Mehrzahl der Brände seien kleinere, dennoch seien es Brände, die schnell außer Kontrolle geraten können. Die gute Nachricht: bei allen Bränden im Collserola-Park hat die Feuerwehr eine durchschnittliche Reaktionszeit von 10 Minuten gezeigt, um am Brandort einzutreffen. Sieht man von der unteren Stadt aus eine Rauchsäule über dem Collserola-Park aufsteigen, doch bricht einem schon der Angstschweiß aus. Eine natürliche Reaktion, weil man weiß, unsere grüne Lunge brennt. Der letzte Großbrand übrigens im Collserola-Park war 1994, als 150 Hektar verbrannten. Zwischen Januar 2011 und Dezember 2022 wurden in Collserola 445 Brände registriert. Vor einem Monat haben Anwohner des Collserola-Parks die C16 blockiert. Das ist eine Schnellstraße, die durch den Park führt, um mehr Waldbrandverhütungs- und Schutzmaßnahmen zu fordern. 14.000 Anwohner leben im Park oder in unmittelbarer Nähe des Parks. 36 Waldhüter und Waldhüterinnen sind im Park stationiert. 13 Wachtürme gibt es dort. Kulturstadt Barcelona. Die lange Museumsnacht war auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg. Am vergangenen Wochenende hatte sie stattgefunden. Über 100.000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um 90 Museen und Ausstellungsorte zu besuchen, wo es 121 Ausstellungen und 86 Kulturveranstaltungen zu genießen gab. Ganz oben wie immer das MNAC, das heißt das Museu Nacional d'Art de Catalunya, mit 8.093 Besucherinnen und Besuchern. Auch das CCCB, das Barça-Museum und die Cosmo Caixa waren mit vielen tausenden Besuchern attraktive Ziele. Besonders sei ein Zuwachs an jugendlichen Besuchern und Besucherinnen zu verzeichnen, so ein Sprecher der Organisation Nit dels Museus. Nacht der Museen. Die Originalidee stammt übrigens aus Berlin, wo 1997 eine Gruppe von Museen beschloss, die Tore ihrer Hallen am späten Abend bis in die Nacht hinein zu öffnen. Mehr als 30 Länder organisieren mittlerweile lange Museumsnächte. Barcelona, Fußballstadt. Trotz Milliardenschulden und mit einem Schiedsrichterbestechungsskandal ohne Beispiel am Hals hat der FC Barcelona am Sonntag, dem 14. Mai, im Lokalderby gegen den RCD Espanyol Barcelona mit einem 2:4 Sieg die Meisterschaft der spanischen Liga errungen. Trainer Xavi Hernández erklärte: Meister im Derby zu werden, war der ideale Rahmen. Es war wie in einem Drehbuch. Hässliche Szenen, wie immer von Seiten einiger Espanyol-Fans, die als Schreier, Rüpel und Stänkerer statt bekannt sind. Während des Spiels riefen viele noch Puta Barça, also Scheiß Barça oder Nutten Barça. Als sie dann 4:0 zurücklagen, begannen sie den chinesischen Clubbesitzer zu beschimpfen. Chino vete ya, Chinese, hau endlich ab. Und als wäre das alles nichts, stürmten sie nach dem Spiel den Platz und griffen die Barça-Spieler direkt an. Es heißt, die Barça-Spieler hätten durch ihr übertriebenes Gefeiere provoziert. Eine lahme Ausrede. Und eine Schande ist das. Nur ein rigoroses Eingreifen der Sicherheitskräfte verhinderte ernsthaftere Schäden und Verletzungen. Espanyol Barcelona ist durch diese Niederlage noch tiefer in die Abstiegszone geraten. Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Andarra! 91.4 de la FM, Barcelona. Kampf ums Rathaus, alle gegen Colau. Der Wahltermin für die Besetzung des Rathauses von Barcelona rückt näher. Am 28. Mai ist es soweit. Nach einer jüngsten Umfrage bekämen die Sozialisten, PSC, die meisten der 41 Sitze, nämlich 10. Gefolgt von Junts mit ebenfalls 10. Dann kommt Ada Colaus Partei, Barcelona en Comú, mit 9 Sitzen. Gefolgt von ERC, den Linksrepublikanern, mit 7 Sitzen. PP3 und Vox bekäme 2 Sitze. Wie soll man die Situation beschreiben? Ich versuch's mal. Grob gesagt stehen 2 Modelle und ihre Varianten am 28. Mai zur Wahl. Die Stadt und ihre Bürger vor einem weiteren Gentrifizierungsschub durch die Lobbys aus Tourismusindustrie, Immobilienfonds und Kreuzfahrtbetrieben zu schützen und für die Bürgerinnen und Bürger noch lebenswert zu lassen, ist die eine Seite, und nebenbei das soziale Klima zu verbessern. Grob gesagt, dagegen stehen die Abstufungen so gut wie alle anderen Parteien, die auf, sagen wir mal, wirtschaftliche Expansion und mehr Touristen, Erweiterung des Flughafens und eine insgesamt neoliberale Politik der Privatisierungen setzen. Also wie gesagt, ich vereinfache das jetzt sehr grob, aber so ungefähr könnte es hinhauen. Nun gibt es Feinheiten und Kompromisspotenziale, die sehr, sehr unterschiedlich gewichtet sind. Entscheidend wird natürlich sein, welche der 4 großen Parteien die Mehrheit bekommt und welche Koalition dann möglich sein kann. Einerseits sind da die Independentismo-Parteien ERC, Junts und die kleinere CUP. Dass diese die Mehrheit erhalten werden, schätzen Experten als nicht sehr wahrscheinlich ein. Ada Colau hat einen Vorteil. Sie hat den Bürgermeisterinnenbonus auf ihrem Konto sowie eine solide Sozialarbeit. Und die Leute wissen schon, sie steht gegen die Lobbys, sie steht gegen eine weitere Gentrifizierung. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Die Partei ERC setzt ganz auf den Effekt der Regierungspartei Kataloniens und ihres Präsidenten Pere Aragonès, der Juniorpartner des Greisen Ernest Maragall. Der ist ein erfahrener alter Haudegen und Fuchs, der ja mit allen Wassern gewaschen ist und eine ehrenwerte Figur abgibt. Der Mann ist weit über 80. Junts hat ebenfalls einen uralten, aber hellwachen Mann ins Gefecht geschickt, Javier Trias geheißen. Er wurde reaktiviert. Er ist eine Art nationalkonservatives Zugpferd mit Integrationskraft unter den Seinen. Die Sozialisten haben mit Jaume Collboni einen Routinier und Kenner von Rathaus und katalanischem Labyrinth, der die volle Unterstützung der Sozialisten, des Präsidenten Sánchez aus Madrid, genießt. Hier wäre sogar eine Koalition mit Junts möglich, wie sie es bei der Wahl zur Diputación de Barcelona schon praktiziert hatten. Bei den Rechten und Ultrarechten, PP und Vox, geht es um 3 bzw. 2 Sitze und Zünglein an der Waagepolitik. Die rechten PP-Politiker sind in Katalonien mehr als unbeliebt. Vox regelrecht verhasst, mit Fug und Recht. Lustig, bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ada Colau gab es Taschen und T-Shirts, auf denen stand Folgendes: La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Die Schuld an allem hat Yoko Ono. Yoko Ono ist dann durchgestrichen mit Rot und durch Ada Colau ersetzt worden. Sehr lustig. Thema Dürrekatastrophe und Wasserknappheit in Katalonien und natürlich in Barcelona. Die neuesten Zahlen zum Thema Trinkwasservorräte in Katalonien liegen vor und lassen einen erschrecken. Fast 500 Gemeinden, die auch die Stadtbezirke mit einschließen und 6 Millionen Einwohner haben, befinden sich im Ausnahmezustand der Wasserversorgung. Das heißt, verboten bzw. eingeschränkt sind mittlerweile die Schwimmbäder und privaten Swimmingpools mit Wasser zu füllen, den Rasen zu sprengen sowie die Straßen mit Wasser zu reinigen. Ein maximaler Wasserverbrauch von 230 Litern pro Tag und Person ist festgelegt worden. Es gibt bereits Gemeinden, die mit LKWs mit Wasserzisternen versorgt werden müssen. Und es gibt eine pessimistische Vorausschau der Generalitat. Sie wird bald den Ausnahmezustand verhängen. Im September und Oktober könnte es soweit sein. Der Ausnahmezustand wird dann in einen Notstand übergehen, was starke Einschränkungen des Wasserkonsums der Bürgerinnen und Bürger bedeuten wird. 200 Liter pro Tag und Person. Que le jodan al internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Gastrobusiness in Barcelona. Ärger im Boqueria-Markt wegen der Transformation eines richtigen Marktes im wörtlichen Sinne in einen Tourismus-Take-Away-Eating-Where-You-Want-Market. Der ehemalige Boqueria-Markt hat mit einem Markt alten Stils mittlerweile so gut wie kaum noch etwas zu tun. Man sieht mehr Leute hocken und irgendetwas essen, kauen und schlürfen, als Kunden, die frische Lebensmittel kaufen. Warum heißt das also überhaupt noch Markt? Das Schicksal des traditionellen Boqueria-Marktes, direkt an der Rambla gelegen, sehr malerisch, ist besiegelt. Touristenabspeisung ist hier das Motto. Die Asociación de Comerciantes de la Boqueria verlangt einen Notplan und fordert eine Neugestaltung der Geschäftsaktivitäten des Marktes. Und zwar in Richtung Versorgung der Anwohner und Anwohnerinnen mit frischen Lebensmitteln und um eine Dignificación des Formats. Das will heißen, nehmt uns nicht noch das letzte Stück Heimat- und Stadtidentität und füllt es mit Fressbuden für die Laufkundschaft aus aller Herren- und Damenländern, die schnell mal eingeflogen werden oder von den Kreuzfahrtschiffen herabsteigen. Der gegenwärtige Verwaltungsrat des Marktes, das sind natürlich Geschäftsleute, die am Verkauf interessiert sind, will nicht in die Vergangenheit schauen und erklärte über einen Sprecher Folgendes: Die Zeiten hätten sich geändert. Man müsse dem Tourismus Rechnung tragen und so weiter. Barcelona, Stadt der Musik. Zum 25-jährigen Bestehen des katalanischen Musentempels Auditori hier in Barcelona wurde am Donnerstag, den 4. Mai, das Festprogramm für die Saison 2023-24 vorgestellt. Über 500 Konzerte sind vorgesehen. Auf dem Programm stehen sowohl Uraufführungen, Werke aus dem klassischen Musikschatz Kataloniens sowie Schlüsselwerke von großen Komponisten. Eines der Schwergewichte der Saison des OBC, Sinfonica de Barcelona y Nacional de Catalunya, das Stadt- und katalanische Nationalorchester, sind Stücke von Beethoven, Tschaikowski, Mendelssohn, Sibelius, Mahler, Schubert, Haydn und Brahms. Große Solisten werden geladen sein. Ballett von Prokofjew und das Requiem von Verdi wird es geben. Marina Rebecca, Rinat Shaharan und viele andere mehr. Das Auditori hat seit seiner Eröffnung vor 25 Jahren sage und schreibe 10.520 Konzerte aufgeführt, die von 8,5 Millionen Zuschauern besucht wurden. So, noch ein paar Kurzmeldungen. Unbefristeter Streik der Rettungsschwimmer in Barcelona, hier an Barcelonas Stränden, nachdem die Firma, die vom Rathaus die Lizenz bekommen hat, die nennt sich Aunar Group, den Angestellten seit April die Löhne nicht mehr zahlt. Die Partei ERC schlägt vor, die Gran Via und die Carrer Aragon zu sogenannten grünen Inseln, Super Illas, umzugestalten. Ja, das ist ein tolles Wahlkampfversprechen und soll auch Ada Colaus grünem Plan ein bisschen das Wasser abgraben. €45 Millionen sollen für die Großregatta Copa America von Generalitat, Regierung, Rathaus von Barcelona investiert werden. Das heißt, eine private Veranstaltung bekommt einen Riesenbatzen Geld aus öffentlichen Kassen. Die Millionen gehen direkt an die Organisatoren der Superregatta. Eine weitere Meldung, 25% des Trinkwassers der Stadt Barcelona ist wiederaufbereitetes Wasser aus Wiederaufbereitungsanlagen, wie Aigües de Barcelona mitteilte. Eingangs hatte ich sehr viel über Kriminalität gesprochen und die Kriminalitätsstatistik zitiert. Die rechten Parteien nutzen das natürlich, um im Wahlkampf Stimmung gegen die Bürgermeisterin zu machen. Mit Beschimpfungen, zum Teil sehr grober Art. Rechtsradikale heizen die Stimmung gegen Hausbesetzer Ocupas an der Plaza Bonanova an. Sie bringen das Thema Hausbesetzer nehmen ehrenwerten Bürgern die Häuser weg in den Wahlkampf, um Stimmen zu fangen. Es kam zu Demonstrationen von Vox-Anhängern und Leuten von einer Firma, die heißt Desocupa, vor den Gebäuden El Cubo und La Ruina an der Plaza Bonanova oben. Mehrere hundert Gegendemonstranten zeigten ihre Solidarität mit den Hausbesetzern. Die Mossos-Polizei hatte Mühe, Ocupa-Sympathisanten und Rechte auseinanderzuhalten. Jetzt wohne ich mit dir, 6 Zimmer und ein Klavier, auf dem niemand spielt. Draußen dämmert es und ich friere, obwohl das Gas auf 30 Grad gestellt ist. Und wie immer zum Schluss der Sendung Kino im Niemandsland. Seit einiger Zeit war ich schon nicht mehr im Maldar-Kino gewesen, hier in der Carrer del Pi. In der leicht angestaubten Ladengalerie, Galerias Maldar, gelegen, ist dieses Kino ein Klassiker. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, mit der frisch gelösten Eintrittskarte, die ist so ein selbstgebasteltes, abgestempeltes Kärtchen, auf der Steintreppe zu stehen, zusammen mit anderen Maldar-Fans und darauf zu warten, dass der Chef des Ladens oder die Chefin ihr Kartenhäuschen verriegelt und hochgestiegen kommt und die kleine Sperrkordel löst und uns dann endlich hineinlässt. Ein Sonntagabend im Regen. Ich liebe Barcelona im Regen. Die Stadt bekommt einen anderen, einen feineren Schimmer. Jedenfalls heißt ja das Motto des Maldar-Kinos: Hier bekommen Filme eine zweite Chance. Es sind also Filme, die in den großen Kinos bereits gelaufen sind und die dann nochmal mit einiger Verzögerung im Maldar nachzusehen sind. Die Auswahl ist wie immer allerbestes Kino. Die haben einen wirklich sehr guten Geschmack. Ich glaube, ich habe in all den Jahren im Maldar kaum einmal einen wirklich schlechten Film gesehen. Gut, jedenfalls habe ich mir den französischen Film mit dem englischen Titel Scarlet angeschaut und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Scarlet ist reine Kinokunst. Es ist ein wundervoll gestalteter Film des Regisseurs Pietro Marcello mit einem wirklich fabelhaften Ensemble. Hauptdarsteller Raphael Thierry, der im Film den Kriegsheimkehrer und Holzschnitzer Raphael spielt, und Juliette Jouan, seine Tochter. Sie ist im Film Juliette, der man beim Erwachsenwerden zuschauen kann. Und zwar vom Baby zur jungen Frau. Dann ist ferner da der Bruchpilot und Abenteurer Louis Garrel und die großartige Noémie Lvovsky. C'est vous l'homme de la pauvre Marie? C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. Die Handlung des Films beruht frei auf dem Buch Scarlet Sails von Alexander Grin, einem russischen Schriftsteller. Rote Segel. Zum Inhalt will ich gar nicht so viel verraten, ich halte mich mal ordentlich zurück. Natürlich trotzdem ein paar Worte zur Handlung. Nach Ende des Ersten Weltkriegs, wir sind im Frühjahr 1919, kehrt der Soldat Raphael in sein Heimatdorf im Norden Frankreichs zurück und erfährt, dass er ein Baby hat, ein Kind. Die Mutter ist kurz nach oder bei der Geburt gestorben, das wird nicht sehr genau erzählt. Eine Freundin der Mutter nun hat sich des Babys angenommen und gibt dem mittellosen Raphael Kost und Logis in ihrem kleinen Bauernhof. Du travail dans le coin? Qu'est-ce que vous cherchez? Je travaille le bois. Tu as de l'or dans les mains. Tu resteras ici avec Juliette. Elle grandira ici. Es stellt sich heraus, dass der Holzarbeiter ein begnadeter Künstler ist und über eine bemerkenswerte Kreativität verfügt. Im Dorf allerdings ist er nach einer Weile unbeliebt und wird später sogar aus der Gemeinschaft, könnte man sagen, ausgeschlossen, nachdem er erfahren hat, unter welchen Umständen seine Frau Marie gestorben war. Und ab dann ist nichts mehr so, wie es war. Aber ich will das alles nicht verraten, ich halte mich wirklich ordentlich zurück. Doch ist das Thema Dorfverbrechen und Rache nur ein Hintergrundthema, das den eigentlichen Kern des Films ziemlich unberührt lässt. Der handelt nämlich von Liebe und Poesie und der Liebe, die das Mädchen Juliette verkörpert und im Heranwachsen immer stärker lebt. Sie ist Künstlerin, sie komponiert Lieder, sie singt. Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Bien loin d'ici. Plus personne ne croyait à la magie. Plus personne ne chantait, sauf toi. Juliette hat einen Traum, an dem sie ihr junges Leben lang festhält. Ein rotes Segel wird sie irgendwann davontragen in ferne Länder. Der Film Scarlett wurde übrigens 2022 in Cannes mit einem Preis der Section Quincena ausgezeichnet. Eine schöne Fabel, schreibt El País, über einen Schreiner und seine Tochter, wo das Kino zum kunstvollen Handwerk zurückkehrt. Der Film wurde im Format 35 gedreht, was den Bildern eine ganz eigene Plastizität verleiht, fern von aller digitaler Glätte und Perfektion. Dann noch eine Kritik aus Fotogramma. Die schreiben: für Anbeter des großen Erzählkinos mit einem starken Hauch von Romantik. Scarlett, Frankreich 2023, 100 Minuten Länge. Ich würde sagen, unbedingt ansehen, wenn man eine gute Geschichte auf wundervolle Weise kinomäßig gut erzählt bekommen möchte. On peut très bien vivre sans savoir. Regardez-moi. Elle partira à l'aventure, voguer vers la lumière. Ah oui, qui voilà? Le petit chaperon rouge. Je ne touche pas. Il y a une réputation bizarre. Pourquoi tu t'en vas? Ganz zum Schluss noch zwei Worte zum Regisseur Pietro Marcello. Der hat mit Scarlett seinen zweiten Spielfilm gedreht, nachdem er 2019 mit Martin Eden bekannt geworden war. Ansonsten hatte er 4 Dokumentarfilme gedreht. Jo, das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland und des guten Kinos. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bleiben Sie glücklich. Werden Sie glücklich. Bleiben Sie vor allem gesund. Und genießen Sie, was es zu genießen gibt auf dieser Welt oder was es noch zu genießen gibt. Und hoffen wir auf viel, viel Regen für diesen Frühling und für den kommenden Sommer. Tschüss, agur, adeo, sagt Ihr Detlef Jeskarts. Bye, bye. Adeo. Je dois quitter mon horizon. Un matin, j'apercevrai dans le ciel des voiles écarlates. Elles seront venues pour toi.